Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Berlin, 22. Juni 2016. Am frühen Morgen rissen rund 300 Beamtinnen der Berliner Polizei die BewohnerInnen der Regalstraße 94 aus dem Schlaf. Wir stehen hier gerade auf dem Dorfplatz, das heißt Regalstraße, Ecke Liebigstraße, und hier ist wieder ein ziemlich großes Polizeiaufgebot. Kannst du mir erzählen, was da heute früh schon alles so hier passiert ist? Also die Cops haben die Katterschmiede geräumt und das Dachgeschoss, wo einige Leute gewohnt haben. Die Hausverwaltung hatte die Hilfe der Polizei beantragt, um das Haus zu begehen, Brandschutz- und Sicherheitsmängel zu beseitigen sowie einige der besetzten Teile des Hauses zu räumen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Hausverwaltung hervor. Dort wird auch Auskunft über die Pläne mit den nun gewaltsam freigemachten Räumen gegeben. Ich weiß, dass der Eigentümer die Katterschmiede zu einer Wohnung umbauen will und das Geflüchteten anbieten will, und zwar zu den Preisen des Berliner Mietspiegels. Die BürgerInneninitiativen Moabit Hilft und Friedrichshain Hilft kritisierten derweil mit einer eigenen Pressemitteilung das Vorgehen von Hausverwaltung und Polizei scharf. So waren die BewohnerInnen der Briga 94 unter den ersten gewesen, die Geflüchteten mittelfristig Wohnraum und dem Verein Friedrichshain Hilft Platz für eine Spendenkammer geboten hatten. Die Initiativen stellten ebenfalls die Pläne der Hausverwaltung in Frage. Die angestrebte Miete gemäß Mietspiegel liege oberhalb des von sozialen Trägern wie dem LAGISO oder dem Jobcenter geförderten Satzes, sodass der Wohnraum nicht von Geflüchteten genutzt werden könnte. Wir möchten die ganze Sache jedoch nicht unkommentiert lassen, deswegen hier noch ein kleiner Kommentar unsererseits. Festhalten lässt sich auf jeden Fall, dass sich die Cops alles unter den Nagel reißen, was nicht angekettet oder eingemauert ist. Und selbst das. Als kleines Beispiel dienen dieses Mal die nicht abgeschlossenen Fahrräder, die hinter der abgeschlossenen Eingangstür standen. Da die Tür entfernt wurde, standen diese Fahrräder plötzlich, Zitat, nicht abgeschlossen da. Ein untrügliches Zeichen für Diebesgut, so die Polizei. Und so trugen die Cops sie raus und auf den Lastwagen. Erst spät merkten sie, wohl auch wegen entsprechender Bilder bei Twitter, dass das Wegschaffen eines Rollstuhls vielleicht im Rahmen ihrer Wahlkampfkampagne für den Herrn Henkel aus der CDU nicht ganz so öffentlichkeitswirksam wäre, und trugen diesen wieder zurück ins Haus. Unterdessen postet Polizei Berlin bei Twitter lustige Smiley-Tweets mit sogenannten Ratschlägen, hahaha, wonach Besitzer die Fahrräder ja einfach wieder abholen könnten. Wir nehmen an, dass diese Ausrede schon beim Kohleraub im Winter genutzt wurde. Offenbar gibt es große Schwierigkeiten bei der Ausstattung der Repressionsorgane. Oder es handelt sich schlicht und einfach, ja, das müssen wir wohl so klar sagen, um Beute, die unter den Eroberern aufgeteilt wird. Mountainbikes zum Nulltarif. Eigentum. Ja, Eigentum ist ja so ein beliebiger Begriff. Jedenfalls geht es auch um das sogenannte Eigentum des Hausbesitzers, der interessanterweise mehrfach in den Panama Papers auftaucht. Und wie wir vorhin hören konnten, ganz vortreffliche humanitäre Absichten mit Refugees verfolgt. Jedenfalls bis zur Räumung. Wir sind gespannt auf die Ereignisse heute Abend in der Stadt. Wir hörten, diese Aktion soll nicht folgenlos bleiben.